Sechstes Kapitel. Was mögen Sie vorhaben, sagte mein Vater. Ich denke, antwortete mein Onkel Tobi, wobei er, wie ich ihn sagte, die Pfeife aus dem Munde nahm und die Asche ausklopfte, wie er die Phrase anfing. Ich denke, antwortete er, es wäre wohl gut, Bruder, wenn wir klingelten. Hör, Obadja, was heißt das Gepolter über unserem Kopf? Fragte mein Vater. Mein Bruder und ich können kaum hören, was wir sprechen. Herr, antwortete Obadja, der Bediente meines Vaters, und beugte seine linke Schulter vor, Madame ist übel geworden. Und was hat Susanna da im Garten zu rennen, als wenn ein halb Dutzend Ehrenräuber hinter ihr wären? Herr, sie rennt den kürzesten Weg, versetzte Obadja, die alte Wehmutter zu holen. So sattelt ein Pferd, sagte mein Vater, und reitet geschwind zum Dr. Slope, dem Akkuscheur. Wir ließen ihn alle grüßen und sagt ihm, dass Madame in Kindsnöten ist und dass ich ihn bitten lasse, er möchte gleich mit euch kommen. Das ist ja sehr närrisch, sagte mein Vater zu meinem Onkel Tobi, als Obadja die Türe zugemacht. Da wir einen so erfahrenen Geburtshelfer wie Dr. Slope so ganz in der Nähe haben, dass meine Frau bis auf den letzten Augenblick auf ihre eigensinnigen Grille bestehen und das Leben ihres Kindes, das schon ein Teil Leiden gehabt hat, der Unwissenheit eines alten Weibes anvertrauen muss. Und nicht allein das Leben meines Kindes, Bruder, sondern ihr eigenes und dann das Leben aller der Kinder dazu, die ich hernach vielleicht noch hätte mit ihr haben können. Es kann sein, Bruder, versetzte mein Onkel Tobi, dass sie es tut, um die Unkosten zu sparen. Ein Endchen Licht, lieber, erwiderte mein Vater, der Doktor muss sein Geld haben, er tue was dafür oder nicht, wo nicht noch mehr, um ihn bei guter Laune zu erhalten. Dann kann's wohl aus keiner Ursache in der weiten Welt sein, sagte mein Onkel Tobi in der Arglosigkeit seines Herzens, als aus Schamhaftigkeit. Vielleicht schämte sich meine Schwester, fuhr er fort, käme ihr eine Mannsperson zu nahe. Ich will nicht sagen, ob mein Onkel seine Phrase abgeschlossen hatte oder nicht, desto besser für ihn, dass man glaubt, er habe seinen Punkt gemacht, denn nach meiner Meinung hätte er kein einziges Wort hinzusetzen können, um sie zierlicher zu machen. Hatte hingegen Onkel Tobi die Periode nicht ganz zu Ende gebracht, so hat die Welt dem Umstande, dass meines Vaters Tabakspfeife plötzlich zerbrach, eines der nettesten Exempel von der zierlichsten Figur in der Redekunst zu danken, welche die Rhetoriker Aposiopesis nennen. Hilf Himmel, wie genau kommt es nicht auf das Poco Pio und das Poco Meno der italienischen Artisten, auf das unmerkliche Mehr oder Venia an, die wahre Schönheitslinie sowohl in einer Periode als in einer Statue zu treffen. Wie kann doch der geringste Zug des Griffels, des Pindels, der Feder, des Violinbogens und so weiter und so weiter diese wahre sanfte Rundung geben, welche das wahre Vergnügen erregt? Oh, meine lieben Landsmänner, seid sorgfältig, seid behutsam mit eurer Zunge und niemals lasst es euch aus dem Sinne kommen, an was für kleinen Partikeln eure Beredsamkeit hängt und euer Ruhm. Meine Schwester schämte sich vielleicht, sagte mein Onkel Tobi, käme ihr eine Mannsperson zu nahe.